Morgen durch die Lüfte, wie rot das wilde Heer. Wir schauen in Wolkenklüfte und brausen übers Meer. So tragen uns die Schwingen wohl über Berg